An dieser Station unseres Audioguides zur Rohbesetzung 1923 stehen die Krawalle, Plünderungen und Felddiebstähle des Herbstes 1923 im Mittelpunkt. Jan Hagel reagierte mit ihnen auf seine verzweifelten Lebensumstände, nachdem die Regierung die Lohnsicherung abgeschlossen hatte. Wir stehen an der Ecke Bredestraße-Bahnhofstraße, weil sich Ende Oktober 1923 hier sehr aufsehenerregende und zum Teil gewalttätige Unruhen abspielten. Die Reichsregierung hatte am 26. September angeordnet, den passiven Widerstand einzustellen. Er hatte sein Ziel auf ganzer Linie verfehlt. Und am 8. Oktober beschloss die Reichsregierung, das Programm der Lohnsicherung zu beenden. Die Leute sollten gefälligst wieder arbeiten gehen. Das heißt, der Arbeitszwang sollte wiederhergestellt werden. Darauf reagierten als Erste in Witten die Arbeiter des Gussstahlwerks, also der heutigen Edelstahlwerke. Sie besetzten das Gebäude der Direktion und erzwangen ihre Löhnung. Bis die reguläre Produktion in Gang käme, würde es nämlich dauern und ohne Lohnsicherung standen die Leute ohne Geld da. Das ließen sich die Arbeiter nicht gefallen. Der Werksdirektor bat um Polizeischutz und erhielt ihn auch. Selbst der Vertreter des Oberbürgermeisters, Franzen, hielt die Streichung der Lohnsicherung für überstürzt. Mit Recht, sagte er, sei die Arbeiterschaft ungeheuer empört, wozu die Inflation beitrage. Die Arbeiter könnten die Bedürfnisse des nackten Lebens nicht mehr bestreiten. Und weiter? Die Not ist riesengroß und die in den letzten Monaten seelisch und körperlich zermürbten Massen sind zu allen Handlungen fähig. Sie ihrer Arbeit wieder zuzuführen sei nicht möglich, weil die Betriebe erst wieder hochgefahren werden müssten. Die Versorgung mit Kohlen laufe aber noch nicht wieder, sodass es noch dauern würde. Nach wie vor war der Markt die wichtigste Einrichtung zur Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln. Vom 4. auf den 6. Oktober verdoppelten sich die Preise auf dem Wittener Markt. Die wichtigste Frage in der heutigen Zeit ist wohl die Magenfrage, kommentierte eine Wittener Lokalzeitung. Aber Apathie, Hoffnungslosigkeit und Ohnmacht sowie die Sorge, wie angesichts steigender Arbeitslosenzahlen der folgende Winter zu überstehen sei, waren vorherrschend. Die Bereitschaft zu direkten Aktionen seitens des Proletariats stieg erneut. Das konnte gefährlich werden. Beispielsweise erschoss am 11. Oktober 1923 ein Hilfspolizist den Arbeiter Johann Birantschak, der in der Adlerstraße 75a wohnte. Das Haus gehörte den Mannesmann Röhrenwerken, das heißt Birantschak war vermutlich einer der Arbeiter der Mannesmann Röhrenwerke. Der Mann verblutete im Garten hinter dem Haus Adlerstraße 79. Wahrscheinlich hatte er versucht, Gartenfrüchte zu stehlen. Ob er alleine unterwegs war, ist unbekannt. In der Regel schienen die hungrigen Arbeiterinnen gemeinsam zu handeln. Einige Tage später, um den 10. 11. Oktober herum, plünderten Personen aus Witten in der Wullener Feldmark Weißkraut und Kartoffeln. Hungernde und frierende Erwerbslose, Kurzarbeiter und Notstandsarbeiter waren damals im höchsten Grade aufrührerisch, meinte Franzen, und sie rückten auch ihm persönlich auf die Pelle. Am Donnerstag, den 18. Oktober, herrschte auf dem Hauptwochenmarkt wegen der hohen Preise eine sehr, sehr schlechte Stimmung. Die Leute wussten nicht, wie sie an das Lebensnotwendige kommen sollten. Franzen notierte an diesem Tag, es muss etwas Durchgreifendes geschehen. Nachmittags, berichtete er, versammelten sich vor dem Rathaus eine große Ansammlung von tobenden Menschen. Aufrührer stacheln das Volk auf. Drei Arbeiter dringen in den Stadtverordnetensaal ein und halten wüste Reden, beschimpfen die Gewerkschaftsführer, die nicht ihre Vertreter seien. Der katholische Gewerkschaftssekretär der christlichen Gewerkschaften in Witten antwortet per Leserbrief auf die Kritik an den Gewerkschaften, die auch ihm persönlich gegolten hatte. Auf dem folgenden Samstagsmarkt am 20. Oktober waren die Preise inzwischen so hoch, dass sich kaum noch jemand den Luxus leisten konnte, irgendetwas zu kaufen. Übers Wochenende eskalierten Hunger, Wut und Hass. Währenddessen trafen mehrere Waggons mit Lebensmitteln am Bahnhof Witten-Ost an der Pferdebachstraße gegenüber des Diakonissenhauses ein und warteten dort auf ihre Abfertigung. Am frühen Nachmittag des 23. Oktober trat Jan Hagel wieder in Erscheinung. Rund 800 Menschen aus den proletarischen Milieus Wittens liefen auf dem Bahnhof Witten-Ost zusammen. Sie plünderten die Waggons mit den Lebensmitteln. Sie eigneten sich unter anderem Hafer, tonnenweise Kartoffeln, tonnenweise Äpfel sowie Grießmehl und Möhren an. Der Polizeikommissar Höfken mit seiner Truppe schritt mit blanker Waffe, also mit gezogenem Säbel und Waffen in der Hand, gegen die Plünderer ein. Aber wegen ihrer großen Zahl gelang es der Ordnungsmacht nicht, die Kartoffelsäcke und so weiter zurückzuerobern. Am selben Tag plünderte eine mit Stöcken, Beilen, Hacken und Brecheisen bewaffnete Horde, wie es hieß, die Kolonialwarengroßhandlung Heinrich Dörnemann in der Sprockhöfler Straße. Sie hatten ein Pferdefuhrwerk zum Transport mitgebracht. Es wurde eine regelrechte Plünderung seitens der eingedrungenen Rotte vorgenommen, beschrieb Dörnemann den Schaden. Erbeutet wurden nicht nur Lebensmittel, sondern auch andere Dinge des alltäglichen Bedarfs, wie Salz, Seife und Putzmittel. Die Plünderer lebten in den Häusern der Straße am Wannenbach. Sie waren fast alles ungelernte Arbeiterinnen. Man darf davon ausgehen, dass es umgehend ein großes Festessen gab in der Siedlung. Später durchsuchte die Polizei die Häuser, fand zum Teil unter Betten versteckt oder in den Kissen verborgene Waren und konnte einen Teil der Waren an Dörnemann zurückgeben. Am nächsten Morgen, das wäre der 24. Oktober, verlagerten sich die Teuerungsunruhen hierher in die Innenstadt. Die Leute waren auf das Höchste erregt, infolge der ungeheuren Teuerung, schrieb eine Lokalzeitung. Eine große Menschenmenge war in der Innenstadt versammelt. Kurz vor Mittag kaufte eine Gruppe von Personen beim Delikatessenhändler Adolf Goldblum in der Bahnhofstraße 25 proletarisch ein. Höfken und seine Truppe griff mit der blanken Klinge ein, sodass lediglich etliche Würste geplündert werden konnten. Gegen 16 Uhr, so wieder eine Lokalzeitung, versuchten junge Burschen in das Lindenbaumsche Lebensmittelgeschäft Bahnhofsstraße 42 einzudringen. Da die Türen verschlossen waren, ging der Mob in die Bredestraße, um von dort aus einzudringen. Aber auch hier misslang das Vorhaben an dem schnellen Erscheinen der Polizei. Es wurden einige Bretter an dem großen Eingangstor zertrümmert. Später wurde noch einmal versucht, durch den Pferdestall einzudringen. Aber auch hier wurde nichts erbeutet. In anderen Fällen gelang es den Leuten, in die Geschäfte zu gelangen und etwas zu plündern. Nachdem Höfkens Leute Verstärkung erhalten hatten, gingen sie von der Einmündung der Bredestraße aus, die Bahnhofstraße aufwärts, um die jungen Burschen zu vertreiben und die Stadt zu säubern, wie es hieß. Sie konnten leider unerkannt entkommen, beklagte sich Höfken. Beim Wegrennen schlugen sie mit Spazierstöcken und Steinen die großen Schaufensterscheiben an den Geschäften der Bahnhofstraße ein. Der wohl übereifrige Hilfspolizist Otto Slommer starb etwas später an Stichverletzungen, die er bei der Räumung der Bahnhofstraße erlitten hatte. Über Verletzungen auf Seiten der proletarischen Akteure ist nichts bekannt. Außerhalb des Stadtzentrums wurden ebenfalls Scheiben eingeworfen. Zum Beispiel im Haus Steinstraße 41, wo der Direktor des Gustalwerks Witten wohnte. Hinweise auf Antisemitismus seitens der erregten Menge lassen sich den Quellen nicht entnehmen. Der Magistrat diffamierte die Hungerrevolte am folgenden Tag als Zerstörungswut durch unverantwortliche junge Burschen. Mit Not habe das nichts zu tun. Dagegen steht eine Untersuchung des Wittener Stadtarztes Professor Dr. Fromme. Er hatte festgestellt, dass das Gewicht der Schülerinnen und Schüler deutlich unter dem Normalgewicht lag, woran der Nahrungsmittelmangel schuld sei. Fromme schilderte, dass die Not zu verbreiterter Unterernährung führte, weshalb stillenden Müttern unter anderem die Milch versiegte. Die Schulkinder waren schlecht genährt und blutarm. 40% von ihnen waren speisungsbedürftig. Die KPD distanzierte sich von den Plünderungen auf dem Bahnhof Witten-Ost. Sie schrieb, jedem denkenden Arbeiter, er braucht noch nicht einmal das Programm der Kommunistischen Partei zu kennen, ist bekannt, dass wir Gegner jeder Plünderung sind, weil sie letzten Endes nur der gesamten Bevölkerung zum Schaden gereicht. Wir als Kommunisten kennen die Not der breiten Masse ganz genau, aber durch Plünderungen die kapitalistische Gesellschaftsordnung zum Sturze zu bringen, ist für uns unmöglich. Sämtliche Genossen der Ortsgruppe Witten sind so geschult, dass sie sich bei keiner Plünderung aufhalten, noch daran beteiligen. Aus den Beschreibungen derjenigen, die am Aufruhr beteiligt waren, kann man schließen, dass es Jan Hagel war, der auf den Straßen und auf den Feldern unterwegs war. Und das war er auch noch am folgenden Tag, dem 25. Oktober. Die meisten derjenigen, die Jan Hagel bildeten, blieben unerkannt und wurden nicht gefasst. Einer der wenigen Pechvögel, vielleicht sogar der einzige, der in Haft kam, war der Arbeiter Adam Neusel. Außerhalb des Stadtzentrums praktizierten die hungernden Proletarierinnen andere Kampfformen. Ein sofort ins Auge fallender Unterschied zu den städtischen Aktionsformen ist, dass sie meistens bei Dunkelheit in der Stadt dagegen tagsüber aktiv waren. Zweitens waren sie durch eine große Mobilität gekennzeichnet, drittens durch eine hohe Arbeitsbereitschaft. Beiden Formen, also städtisch und außerstädtisch, gemeinsam waren das kollektive Handeln und die schiere Menge als Strategie gegen die Polizei. In den Nächten zwischen dem 19. und 24. Oktober 23 stahlen beispielsweise große Plündererbanden dem Landwirt August Schulte Ostermann an der Kleinherberter Straße die Kartoffeln auf einer Fläche von 6 Morgen. Das sind 15.000 Quadratmeter. Ferner raubte die Bande ein lebendes Schwein aus dem Stall des Bauern und sie holzte ihm in den Bereichen Calvis und Papenholz mindestens 500 Stämme ab. Schulte Ostermann wurde angedroht, dass man ihm das Haus über dem Kopf anstecke und dass man in der nächsten Nacht kommen wolle, um die Kornvorräte zu plündern, falls er versuchen sollte, sie zu behindern. Die Zahl der Plünderer war in einzelnen Nächten unterschiedlich groß. Sie erreichte zum Teil 600 in einer Nacht. Wie Schulte Ostermann erging es praktisch allen Bauern rund um Witten. Hunderte hungrige und verzweifelte Menschen griffen zur Selbsthilfe, bildeten Banden, Horden oder Rotten und stahlen nachts Feldfrüchte, Gänse, Schweine und Rinder. Die Plünderungen auf den Feldern und in den Höfen im Tiefendorf, das ist an der Stadtgrenze Witten-Annen nach Dortmund-Salingen an der A45, die Plünderungen in den Höfen im Tiefendorf waren besonders ertragreich. Die Leute raubten Weißkohl, Kartoffeln, Hühner und Vieh. Die Polizei schickte die Plünderer manchmal mit blutigen Köpfen nach Hause. Im Wullen versuchte die Polizei, die Landwirte von vornherein zu schützen. Dort wurden arge Verwüstungen in den Forsten angerichtet. In Gedern und am Wartenberg wurden mehrfach Rinder gestohlen. Die Polizei machte eine große Anzahl von Personen aus Annen und Langendreher als Räuberbande dafür verantwortlich. In den Ender Wäldern fand sie eine gut eingerichtete Räuberhöhle. Die Bande verfügte über Gewehre und Revolver. Sie startete ihre Unternehmungen von der Räuberhöhle aus und sie wilderte auch. Die Plünderungen auf den Feldern dauerten fast bis Weihnachten an, obwohl die Polizei zunehmend besser organisiert war und nicht mehr von städtischen Unruhen abgelenkt wurde. Irgendwann waren die Felder jedoch abgeerntet. Um die begehrten Kartoffeln dennoch zu erlangen, holten zusammengerottete Massen mehreren Landwirten die eingeernteten Kartoffeln aus den Scheunen. Das war zum Beispiel in Rüdinghausen der Fall. Auch das wilde Schlagen von Holz dauerte an. Auf dem Hohenstein, an Bahnböschungen, im Walfischwäldchen. Überall wurden die Wittener Wälder von kleinen und großen Spitzbuben heimgesucht, die dort nach Herzenslust ihres Amtes waldeten, also Holz stahlen, sagte die Polizei. Als Weihnachten näher rückte, schlugen die Wüstengesellen mit Vorliebe Weihnachtsbäume. Doch Holz konnte nicht immer geschlagen und Kohle nicht immer besorgt oder bezahlt werden, aber als weitere Möglichkeit bot sich Petroleum an. Die Leute brauchten etwas zum Heizen, zum Kochen und für die Beleuchtung. Am 23.10. stürmte eine Menge von 50 bis 60 Männern und Frauen einen Tankwagen, der gerade bei Körmern in Häfen hielt. Man erklärte dem Fahrer, er bekäme seinen Tankwagen nicht eher zurück, Zitat, bis dass alle in Häfen mit Petroleum eingedeckt seien. Die Leute erklärten, sie hätten kein Geld, um Petroleum zu kaufen, dass sie ausgesperrt seien und Selbsthilfe üben müssten. Um Schlimmeres zu verhüten und weil keine Polizei da war, gab der Fahrer nach. Diese Episode zeigt nicht nur, wie Selbsthilfe die Not linderte, sondern vor allem, in welch hohem Grad die Menschen solidarisch untereinander handelten. Aber nicht nur Solidarität prägte die proletarische Selbsthilfe, sondern auch ein hohes Maß an Organisation und arbeitsteiligem Vorgehen. Auf dem Gelände der ehemaligen Zeche Helene am Haldenweg befand sich eine kleine Zeche. Die Besatzungsbehörden hatten sie stillgelegt. Zur Zeit der Teuerungsunruhen rotteten sich dort Erwerbslose zusammen, um im Wege der Plünderung eine ungesetzliche Selbsthilfe vorzunehmen, wie der Besitzer schrieb. Man klaute ihm die auf Halde liegenden Kohle, weitere baute man wild ab. Die Schwellen der Zechenbahn und das Holz für den Grubenausbau eigneten sich die Plünderer ebenfalls an. Ein Augenzeuge berichtete, die Plünderer haben Tag und Nacht die Kohlen mit Handkarren, Pferdefuhrwerken und sogar Kraftwagen abgefahren. Unter den Plünderern dürften sich also Bergarbeiter befunden haben, die ihre Arbeit verstanden und ein hohes Maß an Produktivität zeigten. Häfen war beileibe kein Einzelfall. Tausende aus der näheren und weiteren Umgebung machten sich überall mit Säcken und Karren über die auf Halde liegenden Kohlen her. Eine Lokalzeitung kommentierte verständnisvoll, Die Not der Bevölkerung an Kohlen ist riesig. Es sei zu verstehen, dass die Notleidenden zur Selbsthilfe greifen. Eher in kleinen Gruppen waren richtige Räuber unterwegs. Am 26. Oktober etwa hielten Erwerbslose auf der Straße zwischen Herdecke und Bochum, also am Ruhrdeich irgendwo, einen Möbelwagen der Firma Alsberg aus Witten an und raubten ihn aus. Auch die Eisenbahn war nicht vor Räubern sicher. Am 29. Oktober raubten Eisenbahnräuber auf dem Bahnhof Witten-Stockum an der Linie des Rheinischen Esels einen kompletten Zug aus, der Lebensmittel transportierte. Um Weihnachten 1923 herum versiegten die Aktivitäten Jan Hagels. Zwei der Ursachen dürften das Ende der Inflation Ende November und das Sinken der Arbeitslosigkeit seit Mitte Dezember gewesen sein, obwohl Ende 1923 im Bergbau noch 60% der Belegschaften arbeitslos waren.